что является главной достопримечательностью города Баден-Баден? Schon Marlene Dietrich wusste. Marlene Dietrich sagte einmal über das Casino Baden-Baden: Das Casino Baden-Baden ist das schönste Casino der Welt und ich muss es wissen, denn ich kenne sie alle. Dem ist in der Tat wenig hinzuzufügen, die Frau wusste einfach, wovon sie sprach. Und wer das Casino Baden-Baden einmal selbst erlebt hat, wird ihr nur beipflichten können. Tatsächlich handelt es sich beim Baden-Badener Casino um ein Wahrzeichen der Stadt, das genauso wenig aus ihr herauszudenken ist, wie seine weltberühmten Thermalbäder oder das Festspielhaus, Deutschlands größte Konzerthalle. Das Casino, wie früher auch noch heute Berühmtheiten und Casinospieler weltweit anzieht, liegt an seiner besonderen Mischung aus Tradition und Moderne. Auch wenn man gerade nicht spielen möchte, bietet einem das Casino Baden-Baden ein reichhaltiges Angebot möglicher Aktivitäten.